Jetzt wird der Schluss gemacht, dass ich muss scheiden. Im Sommer, da wächst der Klee, im Winter, da schneit's den Schnee, da komme ich wieder. Im Sommer, da wächst der Klee, im Winter, da schneit's den Schnee, da komme ich wieder. Es trauern Berg und Tal, wo ich viel tausendmal bin drüber gegangen. Das hat deine Schönheit gemacht, die mich zum Lieben gebracht, mit großem Verlangen. Das hat deine Schönheit gemacht, die mich zum Lieben gebracht, mit großem Verlangen. Die Mädchen auf der Welt sind falscher als das Geld mit ihrem Lieben. Ade zur guten Nacht, jetzt ist der Schluss gemacht, dass ich muss scheiden.